Am folgenden Morgen setzten die Reisenden ihren Weg weiter fort, und alle Gegenstände erschienen Eliza jetzt neu und anziehend. Sie befand sich in der heitersten Stimmung, denn sie hatte ihre Schwester besser gefunden als gehofft, und die Aussicht auf die schöne Sommerreise erfüllte ihr Gemüt mit freudiger Erwartung. Jetzt wandte sich der Wagen von der Landstraße ab, und jedes Auge war voll Sehnsucht vorwärts gerichtet, die Pfarrwohnung zu entdecken. Der Park von Rosings trat ihnen zuerst entgegen, und Elizabeth lächelte in der Erinnerung alles dessen, was sie von den Bewohnern dieser Besitzung gehört hatte. Endlich erblickten sie das mitten im Garten stehende Pfarrhaus und Mr. Collins nebst Charlotte in der offenen Tür ihre Gäste zu empfangen. Letztere äußerte eine so lebhafte Freude, Eliza wiederzusehen, dass sie des Vetters Förmlichkeit im ersten Augenblick darüber vergaß. Doch wurde es ihr bald klar, dass er sich seit seiner Verheiratung noch nicht verändert hatte und noch ebenso unerträglich wie vorher war. Er hielt sie an der Tür mit Erkundigungen nach dem Befinden eines jeden einzelnen Familiengliedes auf und bewillkommte sie, nachdem sie das Zimmer erreicht, nochmals mit pomphafter Förmlichkeit und gebührenden Danksagungen, dass sie seine demütige Wohnung mit ihrem Besuch beehrt. Elizabeth hatte sich darauf vorbereitet, ihn in seiner ganzen Glorie zu sehen, und fand sich jetzt nicht getäuscht. An sie wandte er sich hauptsächlich mit Lob und Preis seines Glückes. Ihr zeigte er die Vorzüge und Bequemlichkeiten seines Hauses und machte sie auf alle Vorteile seiner Lage aufmerksam. Aber kein Seufzer, ein solches Glück mutwillig verscherzt zu haben, entwand sich ihrer Brust. Und wenn sie gleich Wohnung und Einrichtung hübsch und zierlich fand, konnte sie doch nicht umhin, ihre Freundin voll Erstaunen über die Möglichkeit, mit diesem Gefährten zu leben, zu betrachten. Unwillkürlich richtete sie ihre Blicke auf Charlotte, wenn Collins, was nicht selten geschah, etwas Albernes sagte. Einige Male glaubte sie, ein leichtes Erröten bei ihr wahrzunehmen, gewöhnlich aber tat sie klüglich, als hörte sie nichts. Nachdem die Reisenden sich gehörig ausgeruht, jedes im Zimmer befindliche Stück Möbel sattsam bewundert und genauen Bericht von ihrer Reise und dem Aufenthalt in London abgestattet, forderte Mr. Collins sie auf, nun auch den Garten in Augenschein zu nehmen, an dessen Bearbeitung er selbst tätigen Anteil nahm. Er erklärte dieses Geschäft für eine seiner größten Freuden, und Elizabeth bewunderte Charlottes Fassung, mit welcher sie solche Leibesübungen als der Gesundheit förderlich rühmte. Der Garten ward nun in allen Richtungen durchstrichen, auf jeden merkwürdigen Punkt, auf jede Baumgruppe aufmerksam gemacht. Doch keine Aussicht in der ganzen Grafschaft, ja selbst im ganzen Königreich, war zu vergleichen mit dem durch Aushauung einiger Bäume erlangten Blick auf Rosings. Es war ein hübsches, modernes, auf einer Anhöhe errichtetes Gebäude. Aus dem Garten wollte Mr. Collins seine Gäste nun auch hinaus auf seine beiden Wiesen führen, da aber die Damen nicht mit dem gehörigen Fußwerk versehen waren, um dem aufgezogenen Frost damit Trotz bieten zu können, musste er sich mit Sir Williams Begleitung begnügen, während Charlotte die Schwester und Freundin im Haus herumführte. Dieses war zwar klein, aber so bequem und geschmackvoll eingerichtet, dass Eliza Charlottes Werk darin erkannte. Ohne Collins lästige Gesellschaft würde sie selbst den Aufenthalt darin angenehm gefunden haben, und Charlottes Heiterkeit bewies, dass sie seine Nähe manchmal zu vergessen imstande sei. Von Lady Catherines Anwesenheit in Rosings hatte Collins seine Gäste gleich beim Empfang unterrichtet. Während des Mittagessens nahm er den Gegenstand wieder auf und versicherte Eliza, dass sie nächsten Sonntag in der Kirche Gelegenheit haben würde, diese unvergleichliche Dame kennenzulernen, deren Herablassung und Freundlichkeit alles überträfe, was man je in dieser Art gesehen. »Ihr Benehmen gegen meine teure Charlotte«, sagte er, »ist wahrhaft huldreich. Wir speisen regelmäßig zweimal die Woche in Rosings und werden jedes Mal in einer ihrer Equipagen nach Hause gefahren. Auch bezweifle ich nicht, dass wir nächstens eine Einladung zum Tee mit Einschluss unserer lieben Gäste erhalten werden.« Lady Catherine ist in der Tat eine sehr achtenswerte, verständige Dame und eine sehr aufmerksame Nachbarin, fügte Charlotte hinzu. Der Rest des Abends ward mit Gesprächen über Herefordshire und allen daselbst vorgefallenen Neuigkeiten ausgefüllt, Und erst in der Einsamkeit ihres eigenen Zimmers fand Elizabeth Muße, über alles Gehörte und Geschehene nachzudenken und daraus auf die Freuden und Langweiligkeiten ihres Aufenthaltes in Hunsford zu schließen. Am folgenden Morgen, als sie eben in ihr Zimmer gegangen war, sich zu einem Spaziergang zu rüsten, hörte sie unten ein Geräusch und gleich darauf jemanden die Treppe schnell hinauflaufen und ihren Namen rufen. Sie öffnete die Tür und begegnete Mary, die ihr atemlos zurief: »Kommen Sie schnell herunter, liebste Eliza, es gibt unten etwas Merkwürdiges zu sehen.« Da sie auf ihre Fragen keinen Aufschluss über die zu erwartende Merkwürdigkeit erhielt, eilte Elizabeth ihrem Vorläufer nach und fand einen Phaeton mit zwei Damen am Gartentor halten. »Und dies ist alles?« fragte Elizabeth. »Ich glaubte wenigstens, sämtliche kleinen Schweine in dem Garten wühlen zu sehen. Und nun erblicke ich nur Lady Catherine und ihre Tochter.« »Die ältliche Dame ist nicht Lady Catherine«, entgegnete Mary, fast erschrocken über den Irrtum, »sondern Mrs. Jenkinson, die bei der Lady lebt. Die andere aber ist Miss de Bourgh, und diese wollte ich Ihnen eben zeigen. Sehen Sie nur einmal, wie klein und mager sie ist. Wer hätte sie sich so vorgestellt?« »Es ist unverantwortlich, Charlotte bei diesem Wind so lange vor der Tür aufzuhalten«, sagte Elizabeth. »Warum kommen Sie nicht herein?« »Oh, das geschieht sehr selten, wie mir Charlotte gesagt hat. Es ist eine große Vergünstigung, wenn Miss de Bourgh einmal aussteigt.« »Ihr Äußeres gefällt mir«, sagte Elizabeth, mit anderen Ideen beschäftigt. »Sie sieht kränklich und widerspenstig aus. Ja, sie passt für ihn und wird eine würdige Lebensgefährtin für ihn sein.« Collins und Charlotte standen beide am Wagen in Unterhaltung mit den Damen begriffen, während Sir William zu Elizas größter Ergötzlichkeit in ernstlicher Betrachtung der vor ihm haltenden Sonne in der offenen Tür stand und jedes Mal, wenn Miss de Bourgh ihre Blicke nach ihm richtete, einen tiefen Bückling machte. Endlich hatten die Damen nichts mehr zu sagen und fuhren weiter. Collins aber kehrte triumphierend ins Haus zurück und verkündete Eliza und Mary, dass die ganze Gesellschaft auf den folgenden Tag zum Mittagessen eingeladen sei. Der Gedanke, welchen Eindruck die Huld und Gnade seiner hohen Gönnerin, der Anblick ihrer Wohnung, Dienerschaft und übrigen Umgebung auf seine Gäste machen würde, beschäftigte Mr. Collins seit dem Augenblick der Einladung ausschließlich. Und am anderen Morgen beim Frühstück war nur von diesem einen Gegenstand die Rede. Er bemühte sich, sie auf den Glanz der Zimmer, auf die reich gekleideten Bedienten und auf das herrliche Mittagsmahl vorzubereiten, damit sie alles würdig erkennen und nicht dadurch aus der Fassung gebracht werden möchten. Und als die Damen sich entfernten, um Toilette zu machen, sagte er zu Eliza: »Liebste Cousine, beunruhigen Sie sich nicht wegen Ihres Anzugs. Lady Catherine ist weit davon entfernt, von ihren Untergebenen dieselbe Pracht und Eleganz der Kleidung zu erwarten, die ihr und ihrer Tochter zukommt. Ich rate Ihnen nur, das Beste anzuziehen, was Sie mit hergebracht, und sich übrigens keine Sorge zu machen. Lady Catherine wird nicht geringer von Ihnen denken, weil Sie einfach gekleidet sind. Im Gegenteil, sie liebt es, den Rang auch im Äußeren ausgedrückt zu sehen.« Während des Anziehens kam er mehrere Male an ihre Tür, um sie zur Eile zu ermahnen, indem Lady Catherine nicht gewohnt sei, auch nur einen Augenblick später zu essen. Alle diese wichtigen Vorbereitungen und ehrfurchtsvollen Rücksichten versetzten die arme, nicht sehr an vornehme Gesellschaft gewöhnte Mary Lucas in eine solche Furcht, dass sie dem ersten Besuch in Rosings mit nicht geringerer Angst entgegenging als ihr Vater seiner Vorstellung in St. James. Das Wetter war schön, und Collins führte seine Gäste durch den Park, der wie jeder andere Park Schönheiten und herrliche Punkte enthielt, dennoch aber auf Eliza nicht den eminenten Eindruck machte, den ihr Vetter vorausgesetzt. Jetzt stiegen sie die Treppen zum Vorzimmer hinan. Marys Angst nahm mit jedem Augenblick zu, und selbst Sir William, der Hofmann, schien nicht ganz ruhig zu sein. Elizabeths Mut verließ sie nicht. Sie hatte nichts Außerordentliches von Lady Catherines Talenten, Kenntnissen oder Tugenden gehört, und Rang und Reichtum waren nicht hinreichend, ihr Ehrfurcht einzuflößen. Durch das Vorzimmer, in welchem Collins nicht versäumte, die Fremden mit entzückten Blicken auf alle Schönheiten aufmerksam zu machen, folgten sie den Dienern noch durch mehrere andere Gemächer bis in das innerste Heiligtum, woselbst sich Lady Catherine mit ihrer Tochter und Mrs. Jenkinson befand. Ihre Herrlichkeit erhob sich, ihre Gäste zu empfangen, und da sich Charlotte im Voraus das Geschäft des Vorstellens ausbedungen, ging diese erste Zeremonie ohne Weitläufigkeit ab. Trotz der so oft erwähnten Vorstellung in St. James fühlte sich Sir William durch die umgebende Größe dennoch so niedergedrückt, dass er keines Wortes mächtig war und nur mit einem unendlich tiefen Bückling den ihm angewiesenen Platz einnahm, während Mary, ihrer Sinne kaum bewusst, sich auf die Ecke eines Stuhls niederließ und nicht wusste, wohin sie ihre Blicke richten sollte. Elizabeth fühlte nichts von diesem allen und hatte Ruhe und Muße genug, das Kleeblatt zu beobachten. Lady Catherine war eine große, schlanke Frau mit starken Gesichtszügen, die früher wohl einmal schön gewesen sein konnten. Ihr Wesen war nicht einnehmend und die Art und Weise, ihre Gäste zu empfangen, nicht von der Beschaffenheit, ihnen ihren geringeren Rang vergessen zu machen. Sie imponierte nicht durch Schweigen, wohl aber durch den absprechenden Ton, wodurch sie ihr Selbstgefühl deutlich an den Tag legte. Eliza gedachte augenblicklich Wickhams Schilderung und fand im Verlauf des Tages noch öfter Gelegenheit, die Treue derselben zu erkennen. Nachdem sie die Mutter genau betrachtet und sowohl im Gesicht als auch in der stolzen Haltung einige Ähnlichkeit mit Darcy entdeckt hatte, wandte sie ihre Blicke auf die Tochter und stimmte beinahe in Marys Erstaunen über ihre Kleinheit und Magerkeit ein. Sie hatte weder ihrer Mutter Ausdruck noch Gestalt. Ohne gerade hässlich zu sein, waren ihre Züge höchst unbedeutend. Sie sprach sehr wenig und das Wenige nur im leisen Ton zu Mrs. Jenkinson, die einzig und allein für sie da zu sein schien, nur auf ihre Worte lauschte und stets bemüht war, den Lichtschirm in die gehörige Richtung zu stellen. Jetzt wurde gemeldet, dass das Mittagsmahl aufgetragen sei, und Elizabeth fand alles so, wie es Mr. Collins vorausgesagt. Er erhielt seinen Platz, wie er ebenfalls prophezeit, neben ihrer Herrlichkeit am oberen Ende der Tafel und sah so glücklich und zufrieden aus, als ob ihm das Leben nichts Herrlicheres bieten könnte. Er aß und trank und lobte mit ergötzlicher Heiterkeit, und jede Schüssel ward erst von ihm und dann von Sir William, welcher sich endlich so weit erholt hatte, alles, was sein Schwiegersohn sagte, zu wiederholen, auf eine Weise gepriesen, die Eliza mit Verwunderung erfüllte. Sie begriff nicht, wie Lady Catherine eine solche Unterhaltung, ein so übertriebenes Lob, solche grobe Schmeicheleien ertragen konnte. Aber sie schien erfreut durch die unmäßige Bewunderung und lächelte höchst wohlgefällig, besonders wenn irgendein Gericht den Herrn neu war und Collins Erstaunen steigerte. Die übrige Gesellschaft nahm wenig teil an der Unterhaltung. Elizabeth war zwar bereit zum Sprechen, fand jedoch keine Gelegenheit hierzu, indem sie zwischen Charlotte und Mr. Burke saß, welche erstere beschäftigt war, Lady Catherine anzuhören, und letztere während der ganzen Mahlzeit gar nicht sprach. Mrs. Jenkins bewachte ihres Pfleglings Bewegungen, nötigte denselben zum Essen und pries bald dieses, bald jenes Gericht. Mary dachte nicht daran, etwas zu sagen, und die Herren hatten nur Zeit zu essen und zu bewundern. Nach aufgehobener Tafel, als die Damen sich wieder in Lady Catherines Wohnzimmer versammelt, blieb ihnen nichts zu tun übrig, als dieser Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sprach, bis der Kaffee gebracht wurde, ohne Aufhören, und äußerte ihre Meinung auf eine so bestimmte Weise, dass man deutlich sah, wie wenig Widerspruch sie gewohnt sein mochte. Charlottes häusliche Angelegenheiten schienen sie sehr zu interessieren. Sie ging in die Details ein und ließ sich so weit herab, ihr ihren Rat selbst bei den unbedeutendsten Kleinigkeiten zu erteilen. In den Zwischenräumen des Gesprächs richtete sie eine Menge Fragen an Mary und Eliza, hauptsächlich aber an letztere, von deren Verhältnissen sie am wenigsten wusste und die sie für ein sehr wohlgezogenes, artiges Mädchen erklärte. Sie erkundigte sich, wie viele Schwestern sie noch habe, ob sie jünger oder älter wie sie selbst, ob sie hübsch oder hässlich, verheiratet oder versprochen, wo selbst sie erzogen, ob ihr Vater Equipage halte und welches der Familienname ihrer Mutter sei. Elizabeth fühlte das Unverschämte dieser Fragen, beantwortete sie jedoch mit der höchsten Gemütsruhe. Lady Catherine fuhr fort: »Ihres Vaters Gut wird einst Mr. Collins zufallen, nicht wahr? Ihretwegen«, zu Charlotte gewendet, »freue ich mich darüber, Sonst sehe ich keinen Grund, weshalb die weiblichen Glieder einer Familie von der Erbschaft des väterlichen Guts ausgeschlossen werden. In unserer Familie ist dieser Brauch nicht eingeführt. Singen und spielen Sie, Miss Bennet? Etwas. Oh, dann wird es mich freuen, Sie zu hören. Wir besitzen ein sehr vorzügliches Instrument, was Sie gelegentlich versuchen können. Sind Ihre Schwestern alle musikalisch? Nur eine von Ihnen. Warum nicht alle? Miss Webbs spielen alle, obgleich Ihr Vater keine so gute Einnahme hat als Mr. Bennet. Zeichnen Sie? Nein, gar nicht. Keine von Ihnen? Nein. Das ist sehr sonderbar. Aber ich vermute, Sie hatten keine Gelegenheit, es zu lernen. Ihre Mutter hätte Sie jedes Frühjahr in die Stadt schicken müssen, um Ihnen dort die besten Lehrer zu verschaffen. Meine Mutter würde nichts dagegen einzuwenden gehabt haben, aber mein Vater hasst London. Haben Sie noch eine Gouvernante im Haus? Wir hatten nie eine. Keine Gouvernante? Wie ist das möglich? 5 Töchter auf dem Lande erzogen ohne Gouvernante. Das ist unbegreiflich. Da muss sich Ihre Mutter wohl für die Erziehung ihrer Töchter ganz aufgeopfert haben. Elizabeth konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, als sie dieser Vermutung widersprach. Aber wer unterrichtet sie denn? Wer hatte die Aufsicht über sie? Ohne eine Gouvernante müssen sie ja notwendig vernachlässigt worden sein. Im Vergleich mit anderen Familien sind wir es auch vielleicht. Aber denjenigen unter uns, denen es ums Lernen zu tun war, fehlte es nie an Mitteln und Gelegenheit dazu. Wir wurden immer zum Lesen aufgemuntert und hatten stets die nötigen Lehrer. Diejenigen, welche den Müßiggang vorzogen, mögen vielleicht vernachlässigt sein. Ohne Zweifel. Und das hätte eine Gouvernante verhindert. Wäre ich mit ihrer Mutter bekannt gewesen, würde ich ihr auch geraten haben, eine solche anzunehmen, indem ich jede Erziehung ohne weibliche Hilfe und Aufsicht für unvollkommen erkläre. Sind einige ihrer jüngeren Schwestern schon in der Welt aufgetreten? Ja, Madame, alle. Alle? Was? Alle 5 auf einmal? Sonderbar. Und Sie sind die Zweite. Die Jüngeren im Publikum erschienen, ehe die Älteren verheiratet sind. Ihre jüngsten Schwestern müssen ohne Zweifel sehr jung sein. Die Jüngste ist noch nicht 16 Jahre alt, vielleicht zu jung, um schon in Gesellschaften aufzutreten. Aber ich halte es doch für eine Ungerechtigkeit, den jüngeren Kindern ihren Anteil an den öffentlichen Vergnügungen und Gesellschaften zu entziehen, weil es den Älteren entweder an Gelegenheit oder Neigung gefehlt, sich früh zu verheiraten. Die zuletzt Gekommenen haben dieselben Ansprüche an den Freuden der Jugend als die Erstgeborenen. Und bloß aus solchen Gründen zurückgehalten zu werden, möchte wenig Zartgefühl verraten und der schwesterlichen Liebe gewaltigen Abbruch tun. »Sie sprechen Ihre Meinung sehr bestimmt aus«, sagte Ihre Herrlichkeit einigermaßen erstaunt. »Ich hörte noch nie eine so junge Dame in diesem Ton reden. Wie alt sind Sie?« »Da ich noch 3 jüngere erwachsene Schwestern habe«, entgegnete Elizabeth lächelnd, »können Ihre Herrlichkeit nicht erwarten, dass ich mein Alter bekenne.« Lady Catherine schien mehr denn erstaunt, keine direkte Antwort auf ihre Frage zu erhalten. Und Elizabeth fühlte in diesem Augenblick, dass sie vielleicht die Erste sei, die es gewagt, solcher vornehmen Unverschämtheit Trotz zu bieten. »Sie können nicht wohl älter als 20 Jahre sein«, fuhr Lady Catherine fort, »und brauchen deshalb Ihr Alter nicht zu verhehlen.« »Ich bin noch nicht 21.« Der Eintritt der Herren unterbrach das Verhör. Nach eingenommenem Tee wurden die Spieltische arrangiert. Lady Catherine, Sir William, Mr. und Mrs. Collins setzten sich zur Quadrille nieder, und da Mr. Burke Casino zu spielen beliebte, hatten die beiden jungen Damen die Ehre, nebst Mrs. Jenkinson ihre Partie auszufüllen. Etwas Langweiligeres in dieser Art war Eliza noch nie vorgekommen. Außer den zum Spiel gehörigen Worten hörte man nur Mrs. Jenkinsons Besorgnisse über der jungen Miss Gesundheit und Fragen, ob der Lichtschirm sie hinlänglich vor den Lichtstrahlen schütze. Am anderen Tisch trug sich mehr zu. Lady Catherine sprach beständig, bald im erzählenden, bald im verweisenden Ton, wenn ihre Mitspieler kleine Fehler begingen. Mr. Collins versäumte auch hier nicht, sich unterwürfig zu bezeigen, für jeden gewonnenen Fisch zu danken und ihrer Herrlichkeit Meisterschaft im Spiel preisend anzuerkennen. Sir William sagte nicht viel. Er war beschäftigt, sein Gedächtnis mit Anekdoten und vornehmen Namen zu bereichern. Nachdem Lady Catherine und ihre Tochter lange genug gespielt, wurden die Spieltische aufgehoben, der Wagen angeboten, von Charlotte dankbarlichst angenommen und sogleich bestellt. Die kleine Gesellschaft trat ans Feuer um Lady Catherine herum, welche sich über das morgen zu erwartende Wetter mit vieler Bestimmtheit äußerte. Hierauf empfahl sich Mr. Collins mit einer langen Tirade voll Dankes und schöner Worte, Sir William mit unzähligen Verbeugungen, die Damen schweigend. Kaum waren sie in den Wagen gestiegen, als Elizabeth von ihrem Vetter aufgefordert wurde, ihr Urteil über alles, was sie in Rosings gesehen und gehört, auszusprechen, welches aus Rücksicht für Charlotte günstiger ausfiel, als es sonst wohl geschehen. Doch selbst dieses gegen ihre Überzeugung ausgesprochene Lob genügte dem entzückten Pfarrherrn nicht, und er sah sich daher genötigt, das Geschäft des Lobens und Preisens mit gewohnter Wortfülle selbst zu übernehmen.